ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heute machen wir inshallah mit unserem Aqida-Unterricht weiter und wir haben jetzt über die letzten Male darüber gesprochen, über die Sachen, die vor dem Tag des Gerichts passieren, über die kleinen Zeichen und über die großen Zeichen. Und wir haben auch über Dajjal und Mahdi und Yajuj und Majuj gesprochen und über all diese Dinge. Natürlich kann man das noch weiter ausweiten. Und diesbezüglich gibt es auch Bücher, die man empfehlen könnte. Eins wäre zum Beispiel Al-Bidaya wa Nihaya von Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Und jetzt machen wir damit weiter mit einer Sache, die uns alle natürlich auch betrifft. Und in erster Linie soll das eine Erinnerung sein für uns alle. Denn diese Sache, es gibt niemanden hier, den diese Sache nicht betrifft. Denn wir wollen jetzt darüber sprechen, wie es mit der Seele, was mit der Seele passiert, wenn sie in die Welt der Akhira eintritt, in die Welt des Jenseits. Denn wir befinden uns jetzt natürlich hier im Diesseits ohne Zweifel und es gibt auch keinen Zweifel daran, dass jeder von uns das Jenseits betreten wird. Und wir wollen über dieses Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, denn jeder von uns, der hier sitzt, und jeder auf diesem Planeten wird eines Tages diese Dunya verlassen. Und das muss man sich nur mal vorstellen. Zurzeit leben circa 6, 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Und man kann das so sagen, natürlich weiß man nicht, ob jeder jetzt 100 Jahre leben wird. Aber im Schnitt lebt man nicht 100 Jahre heutzutage. Und stellt euch vor, in 100 Jahren, wenn die Welt bis dahin noch nicht untergegangen sein sollte, werden 6 Milliarden Menschen unter der Erde sein. Von heute werden 6 Milliarden Menschen unter der Erde sein. Stellt euch mal diese Zahl vor. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und jeder von uns wird diese Dunya verlassen. Und das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und entweder man kommt danach ins Paradies oder man kommt in die Hölle. Und es gibt nur diese beiden Sachen. Es gibt auch eine dritte Situation, aber die meisten werden entweder ins Paradies oder in die Hölle kommen. Und wir wollen über die Stationen, die davor passieren, vor Paradies und Hölle, wollen wir sprechen. Bevor die Menschen ins Paradies und in die Hölle kommen, wir wollen über die Stationen sprechen, die davor passieren. Und die erste Station ist das Grab. Die erste Station, wo der Mensch hinkommt, ist das Grab. Und wir alle müssen uns verbessern, denn die Erinnerung nützt den Gläubigen. Und warum sollen wir uns verbessern? Damit wir natürlich, bi'idhnillah, und möge Allah uns zu denen machen, dass wir von denen, die ins Paradies kommen, ohne die Hölle jemals betreten zu haben. Und deswegen müssen wir viel daran denken. Denn viel daran zu denken, hilft uns dabei, uns zu ändern. Bi'idhnillah. Und wie gesagt, keiner von den Menschen wird ewig leben. Alle werden eines Tages diese Dunya verlassen und dann sich mit Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Beste, der jemals auf diesem Planeten gewandelt ist. Es gab keinen, der besser ist. Und Allah sagt sinngemäß zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du stirbst, werden sie dann leben. Das heißt, jeder von uns ist schlechter als der Prophet. Es gibt keinen vor oder nach dem Propheten, der eine bessere Stufe hat. Das heißt, alle sind schlechter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er diese Dunya verlassen hat, wie ist es dann mit uns? Das heißt, jeder, der hier sitzt, wird zu 1000%, also das ist ohne Zweifel, und das weiß auch jeder, wenn man drüber nachdenkt, jeder wird diese Dunya, dieses Diesseits verlassen. Und das Diesseits, die Dunya, ist in Wirklichkeit nur von kurzer Dauer. Die Dunya ist in Wirklichkeit von kurzer Dauer. Alaykum salam. Und sie ist eigentlich nur zum Vorbeigehen. Und nicht, dass man hier sich einen Platz macht und denkt, als ob man ewig leben würde in dieser Dunya. Weil die Menschen benehmen sich heutzutage so. Die Menschen benehmen sich, und leider auch von den Muslimen, und wir haben das nicht von den Salaf gesehen. Wenn wir sagen, wir sind Salafis, wenn wir sagen, wir schreiben uns dieser Dauer zu, das heißt, dass wir den Leuten der Salaf folgen, warum benehmen wir uns dann nicht in Bezug dazu, wie sie sich mit der Dunya verhalten haben? Denn sie haben diese Dunya nur als Mittel zum Zweck genommen. Aber wir sehen heute viele von den Muslimen, die so denken, als ob das hier schon die Endstation ist. Und in Wirklichkeit geht diese Dunya schnell vorbei. Und das wirkliche Leben beginnt dann im Diesseits. Und hier ist man, um zu sehen, das heißt, um die Samen einzupflanzen, seine Taten. Und dementsprechend, was man gesät hat, wird man in der Akhira ernten. Man kann hier arbeiten für die Akhira. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Ich habe für meine rechtschaffenen Diener das vorbereitet, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Und was in keinem Herzenswunsch eines Herzens war. Das heißt, wenn die ganze Menschheit zusammenkommt und sich das Beste für diese Gesellschaft vorstellen würde, eine utopische Gesellschaft, das heißt eine Gesellschaft, wo alles perfekt ist, keiner hat irgendein Problem, trotzdem können sie nicht das zusammenbringen, was Allah vorbereitet hat im Jenseits. Und genauso ist es mit dem Feuer. Genauso gibt es dort in Jahannam, gibt es Dinge, die man sich nicht vorstellen kann an Strafen. Und wir leben heute in einer Zeit, auch wenn diese Zeit Fitan sind, das heißt schlechte Sachen, Versuchungen, wir leben in einer Zeit, wo jeder von uns leider Filme gesehen hat, Hollywood-Filme, wo bestimmte Monster und alles mögliche auftauchen und man Angst vor diesen Sachen kriegt. Aber Allah hat noch schlimmere Dinge vorbereitet, als was in Hollywood gezeigt wird, und diese Dinge sind Realität. Diese Dinge werden real sein. Diese Dinge werden real sein. Das heißt, keine 3D-Projektion von irgendeinem Bluescreen oder Greenscreen, ja, was die dann mit den PCs herstellen, sondern diese Dinge werden inshallah nicht vor uns sein. Aber es wird Menschen geben, die, wo das vor diesen Menschen sein wird. Und diese Strafen sind auch unvorstellbar für uns. Und das wird vorbereitet, sowohl für die Juden, die Christen, die Hindus oder alle anderen Nicht-Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Qiyamah: Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Und die anderen Gesichter werden an jenem Tag finster sein. Das heißt, es werden Gesichter sein, die an dem Tag finster sein werden. Weiter sagt Allah in Surat Al-Furqan: Und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab, ihre Strafe ist ja bedrängende. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und Bleibe. Wenn Allah, der Allmächtige, der die Macht über alles hat und die Macht alles zu machen. Und der der Größte ist und der Stärkste. Und keiner kann ihm jemals gleich sein. Wenn er sagt, dass die Hölle ein schlimmer Aufenthaltsort ist, was sollen wir dann sagen? Allah bezeugt, dass das ein schlimmer Platz ist. Dass das stark ist, dass das gefährlich ist. Dass das strenge Strafen sind. Was sollen wir dann sagen? Und zwischen jeder Person, die hier sitzt oder auch nicht hier sitzt, zwischen jeder Person und der Akhira, das heißt zwischen jeder Person und dem Jenseits, ist nur eine Sache, der Tod. Nur diese Sache trennt dich davon. Und das ist eine kleine Sache. Das ist nicht eine große Sache. Das ist nicht etwas, was niemals eintreffen kann. Ja? Nur der Tod. Und das ist das, was uns von der Akhira trennt. Und man denkt immer, ja, mir passiert diese Krankheit nicht, oder das passiert mir nicht, oder jenes passiert mir nicht, oder man denkt, in meiner Familie passiert das nicht. Und plötzlich, wenn einer aus dem Familienkreis stirbt, kann man das gar nicht realisieren. Man braucht erstmal ein paar Tage, um das überhaupt festzustellen. Und irgendwann wird das dir passieren und mir passieren. Irgendwann kommt der Tod, hundertprozentig. Und eines Tages wird es jeden von uns treffen. Und wer bezeugt das? Erstens sehen wir das. Wir wissen, dass keiner ewig lebt. Und zweitens, Allah bezeugt das. Allah sagt im Koran, jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele wird den Tod kosten. Hierauf werdet ihr zu uns zurückgebracht. In einer anderen Aya. Sag, gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht, weil die Menschen haben Angst vor dem Tod. Allah sagt, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. All die Sünden, die man dann gemacht hat, und all die guten Taten, die man dann gemacht hat, Allah wird es uns dann kundtun. Und dann kann man nicht fragen, dass man zurückkommt und dass man es besser macht und dass man sagt, Allah, bitte gib mir eine Chance, dass ich zurückkomme, dann mache ich das besser, ich werde mich verändern, ehrlich, ich verspreche es dir. Das und jenes und dieses. Was sagt Allah in Surat al-Mu'minun, in Vers 99 und 100? Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, was dann? Dann sagt er, zu dem der Tod kommt, mein Herr, bringt mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handle in dem, was ich hinterlassen habe. Und was sagt Allah? Keineswegs. Kella. Keine Chance. Keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Das heißt, danach wird es keine Chance mehr geben, zurückzukommen. Deswegen müssen wir oft an die Akhira und den Tod denken. Weil das auch eine Tat von den Salaf war, dass sie oft an den Tod gedacht haben. Und der Tod ist uns sehr nah. Der Tod ist uns sehr, sehr nah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, erhöht, das heißt vermehrt euch, in dem Gedenken des Genusszerstörers. Was ist der Genusszerstörer? Der Genusszerstörer ist der Tod. Denn egal, was du hier in der Dunya genießt, ob das deine Unterhaltungsmedien sind, ob das deine Familie ist, ob das deine Kinder sind, du willst dich von all diesen Sachen nicht trennen, ob das dein Besitz ist, von all diesen Sachen wirst du nicht trennen. Aber es gibt jemand, der dich von all diesen Sachen trennen wird. Und das ist der Tod. Der Tod wird plötzlich zu dir kommen und dich von allem trennen. Sogar von deiner Kleidung, die du eigentlich nur brauchst, um dich draußen zu bedecken. Sogar davon wird er dich trennen. Und keiner weiß von uns, wann er stirbt. Und die Tauba, die Reue, wird nicht mehr akzeptiert, wenn man tot ist. Deswegen müssen wir jetzt Tauba machen. Deswegen müssen wir jetzt bereuen und Reue zeigen und um Vergebung bitten. Und wir müssen jetzt mit den schlechten Sachen aufhören. Und wenn eine Person stirbt, hinterlässt sie viele Sachen. Kinder, Frauen, manche hinterlassen ihre Eltern, Besitz, Geld, Arbeit, eine Wohnung oder ein Haus. Man hinterlässt seine Geschäfte und all diese Sachen. Und was dann? dann wird man in ein kleines Loch gelegt. Ja, dann wird man in ein kleines Loch gelegt und dort wird man alleine bleiben. Und keiner wird mit dir mitkommen. Auch wenn du vor deiner Mutter stirbst, die dich am meisten hier auf der Dunja liebt, sie wird nicht mit dir ins Grab gehen. Sogar deine eigene Mutter wird nicht mit dir gehen. Sogar sie wird dich alleine lassen. Oder auch dein Vater oder deine Kinder. Und dann wirst du nur mit deinen Taten dort alleine sein. Und diese Person, wie kommt sie in das Grab? Nur mit einem Stoff, der ungefähr 2 Meter beträgt. Wenn eine Person gute Taten hat, dann wird sie mit einem Mann sein im Grab, und das werden wir gleich inshallah sehen, der liebevoll und gutmütig aussieht. Und wenn sie schlechte Taten hat, dann wird sie mit einem hässlich, grässlich aussehenden Mann sein, der angsteinflößend aussieht. Und man bleibt dort bis Yawmul Qiyamah, bis zum Tag der Auferstehung. Uthman, radiallahu anhu, als er an das Paradies und die Hölle gedacht hat, war er sehr, sehr traurig, weil er halt nicht wusste, wo er hinkommt und weil er Angst vor der Hölle hatte. Aber er hat nicht geweint. Er hat nicht geweint. Aber als er, radiallahu anhu, vor einem Grab stand, hat er sehr heftig geweint. Und man hat ihn gefragt, ja Uthman, warum weinst du? Warum weinst du nicht, wenn du an das Paradies und die Hölle denkst? Aber wenn du vor einem Grab stehst, weinst du. Warum ist das so bei dir? So sagte er, radiallahu anhu, das Grab ist die erste Stufe vor der Akhira oder von der Akhira. Wer das Grab gepasst hat, das heißt, wer durch das Grab vernünftig gekommen ist, so ist alles, was danach kommt, weniger schlimm. Das heißt, das ist die erste Stufe. Hier in der ersten Station sieht man schon, wie dein endlicher oder dein letztendlicher Ausgang sein wird. Und wenn du das Grab bestanden hast, so wird das, was danach kommt, weniger schlimm sein. Und das Problem ist, was wir hier in diesen Ländern der Kuffar haben, oder in Europa allgemein kann man sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu sehen. Diese Friedhöfe, die Begräbnisse, Begräbniszüge und all diese Sachen. Wir haben das nicht alle live miterlebt. Vielleicht wenige von uns, aber das ist nicht gang und gäbe, dass man das wie in den Ländern der Muslime sieht. Und das ist auch ein Grund, warum die Herzen hier härter sind als von den Muslimen in den Ländern der Muslime, wo all diese Dinge praktiziert werden. Aber auch wenn du vor einem Grab der Ungläubigen stehst, so stell dir vor, dass du dort liegen wirst. Stell dir vor, dass du dort liegen wirst. Denn genauso wie diese Person gestorben ist, wirst du auch sterben. Und das ist eine Sache, wo drin kein Zweifel besteht, die auf jeden Fall geschehen wird. Deswegen ist das so, dass du und ich und alle, dass wir von unseren Sünden fliehen müssen. Und dass wir Tauba machen müssen und sofort Tauba machen müssen. Und wir dürfen nicht auf den Sünden bleiben, auf denen wir sind. Und die jeder von uns selber kennt. Also jeder kennt seine Sünden, wo er sich verbessern muss. Und auf diesen dürfen wir nicht bleiben. Wir müssen davon wegkommen. Wichtig ist zu wissen, jeder Mensch macht Sünden. Das ist so. Das ist einfach so. Jeder Mensch macht Sünden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala liebt diejenigen, die sünden und bereuen. Aber nicht, die immer auf dieser gleichen Sünde bleiben. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesen Sünden. Und das ist wichtig, Tauba zu machen und diese Sünde dann nicht zu wiederholen. Das ist ja auch eine Bedingung der Tauba. Jetzt sagt vielleicht eine Person Folgendes. Bei mir geht das nicht. Er sagt vielleicht, bei mir geht das nicht. Weil dieser Grund kommt dann dazu oder diese Sünde hängt mit dieser Sache zusammen oder mit dieser Person zusammen oder mit dieser Umgebung zusammen. Oder weil ich jetzt in dieser und dieser Sache bin, muss ich jetzt diese Sünde machen und ich kann da nicht raus. Aber glaube mir, dieser Gedanke ist von Shaitan. Dieser Gedanke ist von Shaitan, dem Teufel. Er versucht die Taube so schwer wie möglich zu machen. Der will das so schwer wie möglich machen. Warum? Weil er ganz genau weiß, eine aufrichtige Taube tilgt, löscht die Sünde aus. Er weiß das. Und das wird deine Stufen bei Allah erhöhen. Und er ist traurig, wenn du auch nur eine Stufe höher bist bei Allah, als wie du sein könntest. Deswegen, du denkst vielleicht, oder ich, oder je, kann sein, dass die Menschen diese Gedanken haben, ich kann nicht. Ich kann nicht von dieser Sünde wegkommen. Wenn ich das durchziehen will, dann kommt das oder jenes und dieses oder der und der und das geht nicht, weil andere Personen damit dranhängen oder was weiß ich. Oder manche sagen, zum Beispiel, wie man das auch kennt, ja, wenn ich bete, dann muss ich damit aufhören. Wenn ich das mache, dann muss ich damit aufhören. Aber das ist von Shaitan. Weil wenn du es machst, wenn du es unterlässt, dann wird es 1000%ig besser für dich sein, als wenn du so bleibst. Das heißt, von der Logik, wir sagen, wenn du es lässt, dann wird es besser für dich sein. Egal wie schwer, wie diese Erschwernis dann vielleicht sein wird, drumherum, was passiert. Aber es wird besser für dich sein. Warum kannst du das dann nicht machen? Nur weil diese Erschwernis da ist? Aber am Ende wird es für dich leicht sein. Und es wird dann einen leichten Ausgang für dich nehmen. Denn es ist so, es wird besser für dich sein. Und wenn du stirbst, und wenn du so stirbst mit diesen Sünden, wo du gesagt hast, ich konnte das nicht lassen, ich konnte mich nicht ändern, es ging nicht, weil dies und das, ja, ich kann nicht. Wenn du so stirbst, dann würdest du dir wünschen und ich und alle, diesen Tag noch einmal umzutauschen, wo du gesagt hast, ich konnte nicht, wegen das und das und das und das. Dann würdest du sagen, ist mir egal, mit dem Kopf durch die Wand, alles weg, aber ich werde das nicht machen. Aber ich habe eine gute Nachricht für uns alle. Dieser Wunsch, den du dann haben wirst, ist jetzt hier im Voraus für dich. Jetzt kannst du das ändern. Du kannst jetzt diesen Wunsch einlösen. Ich habe diese gute Nachricht für euch. Nicht, weil ich das bin, weil ich weiß, weil Allah das sagt. Die Menschen werden sich wünschen, ja Allah, bring mich zurück, dann mache ich so und so. Ich gebe dir gute Nachricht. Du wirst diesen Wunsch haben, löse ihn jetzt ein. Eines Tages war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bei einem Begräbnis von einem Sahabi. Er hat sich hingekniet oder hingesetzt bei dem Grab und hat so viel geweint, dass der Boden nass war vor Tränen. Und dann hat er gesagt zu den Sahaba, auf diesen Tag bereitet euch vor. Auf diesen Tag bereitet euch vor. Das bedeutet, auf diesen Tag, wo man stirbt. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten müssen. Das ist das, warum wir hier sind. Bei den meisten Menschen ist es so, wenn sie wüssten, wann sie sterben, dann würde man sehen, dass die Personen viel mehr Ibadah machen oder sich darauf vorbereiten würden, dass sie sterben. Und man würde sich ganz anders darauf vorbereiten. Aber es ist nun mal so, dass keiner weiß, wann er stirbt. Und zu all diesen Sachen passt ein Hadith, der etwas länger ist. Und diesen Hadith kennen viele. Und er ist ein bekannter Hadith von Bara ibn Azib, radiallahu anhu. Der Hadith ist von Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, welcher sagte, wir gingen mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, raus, um uns um das Begräbnis von einer der Ansar zu kümmern. Als wir das Grab erreichten, saß sich der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hin, mit dem Blick in Richtung Qibla. Und wir saßen um ihn herum. Wir waren so leise und still, als ob Vögel auf unseren Köpfen saßen. Ja, das heißt, die haben sich gar nicht bewegt. Wie ein Bildnis. Die haben sich nicht bewegt. Und er hatte einen Stock in seiner Hand, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit dem er die Erde aufkratzte. Er begann in den Himmel hinaufzuschauen und auf den Boden hinabzuschauen. Und er erhob und senkte seine Blicke dreimal. Er sagte, sucht eure Zuflucht bei Allah vor der Pein, also vor der Strafe im Grab. Dies sagte er zweimal. Und er, sallallahu alaihi wasallam, suchte selber dann Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab dreimal. Er selber suchte dann dreimal Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Und wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das gemacht hat, der keine Sünden hat, wo sind wir dann? Dann sagte er, alaihi salatu wasallam, wenn der gläubige Diener, das heißt der Mu'min, das Ende seiner Zeit in dieser Welt erreicht hat und anfängt, in das Jenseits überzugehen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt die Situation des Sterbens. Das heißt, der gläubige Diener ist mit einem Teil schon in der Akhira, aber noch nicht ganz. Er ist am Sterben. Ja, weil ich habe die Erklärung dazu gehört von Abu Ishaq al-Libi aus der Schweiz. Dann, also die Seele fängt an, in das Jenseits überzugehen. Dann kommen Engel mit weißen Gesichtern bei den Mu'min, welche so aussehen wie die Sonne. Diese Gesichter sind so hell. Sie kommen aus dem Himmel zu ihm hinab. Sie bringen ihm die Leichentücher, die Kefin, des Paradieses und einige seiner Hunuts, das sind Düfte des Paradieses. Sie setzen sich vor seinen Augen und dann kommt der Engel des Todes und setzt sich neben seinen Kopf von dem Sterbenden und sagt, O gute oder O beschützte Seele, komm für die Vergebung und für das Wohlgefallen Allahs heraus. Und stell dir vor, du bist am Sterben und der Engel des Todes kommt zu dir und sagt, O gute Seele, komm heraus für die Vergebung und das Wohlgefallen Allahs. Das ist schon für dich die beste Nachricht, dann, die du kriegen kannst. Weil du weißt, alles, was du gemacht hast, war Hack. All das, wofür du gelebt hast, war wahr. All das, was du gemacht hast, war wahr. Und jetzt kommst du und holst deine Quittung ab. Und holst deine Sachen ab. Und er, alaihi salatu wasalam, sagte, also wird sie herauskommen, wie ein Tropfen Wasser aus dem Mund einer Regenhülle oder aus einem Becher. Das heißt, das kommt ganz leicht heraus. Und er, der Engel des Todes, wird sie nehmen. In einem anderen Bericht sagte er, bis seine Seele herauskommt, wird jeder Engel, der zwischen den Himmeln und den Erden sich befindet, für ihn beten. So wie jeder Engel im Himmel. Die Tore des Paradieses werden für ihn geöffnet und die Wächter in jeder Stufe des Himmels werden Allah darum beten, zu erlauben, seine Seele durch ihre Stufe aufsteigen zu lassen. Das heißt, die werden sagen, oh Allah, bitte lass ihn hier durchgehen, Allah, bitte lass ihn hier durchgehen. Wenn der Engel des Todes die Seele entnommen hat, werden die anderen Engel sie nicht für einen Moment in seinen Händen lassen. Sie nehmen sie sofort. Sie hüllen sie in das Leichentuch und parfümieren sie mit dem Hunut. Und dies ist, was Allah sagt. Und dann rezitierte der Prophet sallam den Vers, wenn der Tod an einen von euch herantritt, unsere Boten seine Seele dahin nehmen und sie vernachlässigen nichts. Und es tritt von der Seele ein Duft hervor, es kommt ein Duft von dieser Seele heraus, wie das wohlduftendste Moschus, wie der beste Misk, welches auf der Erde zu finden ist, von dem Mu'min. Und möge Allah uns alle von dieser Gruppe machen. Er sagte, sie nehmen die Seele hinauf und wann immer sie mit der Seele an eine Gruppe von Engeln vorbeikommen, sagt diese Gruppe von Engeln, wer ist diese gute Seele? Und sie antworten daraufhin, er ist der so und so, der Sohn des so und so. Sie benutzen die schönsten Namen, mit denen er einst in dieser Welt gerufen wurde. Die Engel in den Himmel benutzen dann die schönsten Namen, mit denen er hier gerufen wurde. Sie gehen weiter, bis sie den ersten Himmel erreicht haben. Und sie bitten darum, dass er geöffnet wird, der Himmel, und er öffnet sich. in jedem Himmel, in jedem Himmel begleiten ihn jene zum nächsten Himmel. Das heißt dann zum zweiten, zum dritten Himmel. Und immer kommt diese nächste Gruppe auch noch mit. In jedem Himmel begleiten ihn jene zum nächsten Himmel, die am nahesten zu Allah sind, bis sie den siebten Himmel erreichen, wo Allah, möge er lobgepriesen und verherrlicht sein, sagen wird: Nehmt das Buch meines Dieners, und das ist in Suratul Mutaffifin, nehmt das Buch meines Dieners in Illiyun auf. Und was lehrt dich wissen, was Illiyun ist? Es ist ein geschriebenes Buch, welches die Nahesten zu Allah bezeugen werden. Und eine Anmerkung: Illiyun ist das Gegenteil von Sijjin. Und Ibn Abbas radiallahu anhu fragte Ka'b radiallahu anhu, was Sijjin ist. Und er sagte: Es ist die siebte Erde, es ist die siebte Erde, in ihr sind die Seelen der Ungläubigen. Dann fragte Ibn Abbas radiallahu anhu, über Illiyin. Und er sagte: Es ist der siebte Himmel, er enthält die Bewohner des Paradieses. Und dass es der siebte Himmel ist, Illiyun, haben auch andere überliefert. Also wird sein Buch in Illiyun aufgenommen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen: Bringt ihn zurück zur Erde, denn dies war mein Versprechen. Ich habe sie daraus erschaffen, ich werde sie dahin zurückbringen und ich werde sie davon erneut auferstehen lassen. Er, alayhi salatu wassalam, sagte: Er wird, diese Seele wird zurück zur Erde gebracht. Er wird zurück zur Erde und seine Seele wird zurück in seinen Körper gebracht. Ja? Und dann, wenn dies passiert, wenn die Seele dann zurück in den Körper kommt, die Seele ist jetzt wieder zurück in den Körper, dann hört sie die Schritte von den Leuten, die dann von der Janaza, von dem Begräbnis weggehen. Und er sagte: Und er wird die Schritte seiner Gefährten hören, wenn sie ihn verlassen. Dann wirst du hören, wie die Leute dann von dir weggehen. Und jetzt bist du im Grab allein. Und auch zu den Mu'min werden dann zwei finstere Engel kommen, die finster aussehen, werden zu ihm kommen, ihn streng, also zu ihm streng sagen: Setz dich auf, dass er sich aufsetzt. Sie werden ihn zurechtweisen und sie werden ihn aufrecht hinsetzen. Und dann werden sie ihn fragen, diese beiden Engel: Wer ist dein Herr? Und es bedeutet nicht, wenn du diese Sachen hier auswendig lernst und sagst: Okay, mein Herr ist das, ich lerne diese Fragen auswendig und dann, khalas, sage ich das im Grab. Nein, sondern es ist so, es kommt darauf an, wie du hier in dieser Dunya gelebt hast. Wenn dein Herr das Geld war, dann wirst du das antworten. Wenn dein Herr diese Sache war, dann wirst du sagen: Der und der war mein Herr. Wenn du dich gekleidet hast wie, keine Ahnung, wie irgendein Hollywood-Star, dann wirst du sagen: Er war mein Herr. Weil dein Lifestyle, dein Lebensweg hat gezeigt, wer dein Herr ist. Ob dein Herr Hak war oder irgendeine Sache vom Batil. Und Batil gibt es Millionen und Abermillionen. Aber Hak gibt es nur einen. Und sie werden sagen, diese Engel: Wer ist dein Herr? Und der Mu'min wird antworten: Mein Herr ist Allah. Sie werden ihn fragen: Welche ist deine Religion? Was war deine Religion? Und er wird antworten: Meine Religion ist der Islam. Sie werden sagen: Wer ist dieser Mann, welcher zu euch gesendet wurde? Und diese Seele wird sagen: Alaykum salam wa rahmatullah. Diese Seele wird sagen: Er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie werden ihn fragen: Was sind deine Taten? Er wird sagen: Ich pflegte das Buch Allahs zu lesen, zu rezitieren und ich glaubte daran. Er wird ihn zurechtweisen und ihn fragen: Wer ist dein Herr? Der Prophet wiederholt das nochmal. Er wird ihn zurechtweisen und ihn fragen: Wer ist dein Herr? Welche ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und dies ist die letzte der Prüfungen, die den Gläubigen heimsuchen werden. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Allah stärkt die Gläubigen mit dem fest gegründeten Wort. Das Wort ist La ilaha illallah. Mit diesem Wort werden die Gläubigen gestärkt. In diesem Leben wie im künftigen. Allah bestärkt die Gläubigen mit diesem Wort. Und Allah lässt die Frevler irre gehen und Allah tut, was er will. Das steht in Surat al-Ibrahim, Vers 27. Und so wird er sagen, wenn diese letzte Prüfung ihn heimsucht, so wird er sagen, Allah ist mein Herr und meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wird eine Stimme aus dem Himmel ertönen und Allah wird sagen, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. So stattet ihn vom Paradies aus und kleidet ihn vom Paradies und öffnet für ihn ein Tor zum Paradies. Sein Grab wird dann mit Dingen vom Paradies ausgestattet. Und dazu kann man in Surat al-Mutaffifin, aber das werden wir inshallah auch durchgehen, den Tafsir auch lesen. Und es wird ihm ein Bett vom Paradies gebracht und er wird im Grab sein mit Sachen vom Paradies, mit Düften vom Paradies. Das Tor, wo er dann das Paradies sehen kann, wird sich geöffnet. Und es werden Düfte vom Paradies ihn erreichen. Und er, alaihi salatu wassalam, sagte, so werden ihn Winde und Düfte davon erreichen, von dem Paradies. Und sein Grab wird ausgeweitet, soweit sein Auge reicht. Das heißt, soweit wie du gucken kannst, so weit wirst du Platz haben. Und so wirst du bleiben, bis zum Tag des Gerichts. Und er, alaihi salatu wassalam, sagte, so wird ein Mann mit schönem Gesicht, guter Kleidung, und angenehmen Geruch zu ihm kommen, welcher sagen wird, freue dich über die Botschaft, freue dich über das Wohlgefallen Allahs und über Gärten, in denen es ewigen Segen gibt. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. So wird er ihm sagen, diese Seele wird dann ihm sagen, und du, möge Allah dir das Gute verkünden, wer bist du? Er wird ihm sagen, wer bist du? Auch wenn wir diese Sachen jetzt wissen, wir werden sagen, wenn wir von diesen Leuten gehören, möge Allah uns von diesen Leuten machen, auch wenn wir das auswendig lernen, du wirst trotzdem sagen, wer bist du? Wer bist du? Und dieser Mann wird sagen, ich bin deine guten Taten. Und ich schwöre bei Allah, dass ich dich immer nur gesehen habe, wie du dich für die Anbetung Allahs beeilt hast und wie du dich immer davor widersetzt hast, Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Deswegen, wenn ihr wollt, dass dies auf euch und auf mich und auf uns alle zutrifft, dann müssen wir auch dementsprechend hier handeln. Wir können nicht, wenn wir hier rausgehen und zu Hause ungehorsam gegenüber Allah sein, dann erhoffen, dass uns im Grab jemand kommt und sagt, ich habe dich gesehen, wie du immer gehorsam gegenüber Allah warst. Dann wird sich ein Tor des Paradieses und ein Tor der Hölle für ihn öffnen. Und es wird ihm gesagt, dies wäre dein Platz, also es wird auf die Hölle gezeigt, dies wäre dein Platz, wenn du Allah gegenüber ungehorsam gewesen wärst. Aber Allah hat dir das Paradies an dessen Stelle gegeben. Und wenn diese Person sehen wird, was im Paradies ist, wird er sagen, mein Herr, beschleunige das Eintreffen der Stunde, das heißt, bring die Stunde. Mein Herr, beschleunige das Eintreffen der Stunde, damit ich zu meiner Familie und meinem Reichtum zurückkehren kann. Es wird ihm dann gesagt, sei geduldig. Er wird das Paradies sehen und er will sofort die Stunde, weil er weiß, er wird dort sein. Und es wird ihm gesagt, sei geduldig, ich hab Geduld. Er, alayhi salatu wassalam, sagte, was den Ungläubigen angeht, was den ungläubigen Mann angeht, und keiner soll jetzt hier denken, Ungläubige, ich mache jetzt meine Ohren zu, habe ich nichts mit zu tun. Nein, es gibt eine andere Riwaya, einen anderen Bericht, wo gesagt wird, was den Fajr angeht, das heißt den übertretenden Sünder. In einer Überlieferung sagt der Prophet, was den Kafir angeht und in einer, was den Fajr angeht. Das heißt denjenigen, der übertritt und Sünden macht. So ist es wie folgt. Wenn er diese Welt verlässt und das Jenseits betritt, das heißt er ist noch nicht dort, aber ein Teil von ihm, er ist in diesem Sakaratul Maut, das heißt in diesem Kampf des Todes oder wie sagt man, Trunkenheit des Todes. Ja, er ist jetzt am Sterben. So kommen finstere und harte Engel aus dem Himmel zu ihm herab. Ihre Gesichter sind schwarz Und sie bringen ein Trauertuch aus der Hölle mit. Und in einer anderen Überlieferung, Kohle aus der Hölle bringen sie mit. Sie setzen sich, soweit das Auge reicht, um ihn herum. Das heißt, egal wo er guckt, er sieht sie. Egal wohin er guckt, er wird sie sehen. Und dann, der Engel des Todes kommt und setzt sich neben seinen Kopf. Der Engel des Todes wird kommen und sich neben seinen Kopf setzen. Und er wird ihm sagen, O böse Seele, komm für die Wut und den Zorn Allahs heraus. Ja, wir haben gesehen, wie es mit dem Mu'min ist. Aber möge Allah uns bewahren, dass wir nicht von diesen sind, dass wir von den übertretenen Sündern sind. Und dann, wenn der Engel des Todes bei uns am Kopf sitzt und sagt, komm jetzt für den Wut und den Zorn Allahs heraus. Was wird man dann denken? Weil egal wie viel du trainiert hast, egal was du gemacht hast, kein Mensch ist, egal wenn du auch der Mächtigste der Mächtigen bist auf diesem Planeten, ein Präsident von irgendeinem Land, egal was du hast an Waffenarsenal oder irgendwas, du wirst nichts machen können gegen diese Sache. Gar nichts wirst du gegen diese Sache machen können. Und wie ist es jetzt, wenn du jetzt sagst, oder einer oder ich oder irgendeiner hier, wo wir vorhin gesagt haben, ich kann diese Sünde nicht lassen. Ich kann es nicht, weil diese Sache und das und das und das hängt zusammen. Aber wenn du am Sterben bist, oder jetzt, wenn ich rede, kann mir das passieren. Und dann wird man sagen, könnte ich jetzt zurück, aber dann ist es zu spät. Dann würde man sich wünschen, zurückzukehren und man würde alles machen, um diese Sünden zu lassen. Und er, alaihissalatu wassalam, sagte, die Seele wird mit solch einer Schwierigkeit aus seinem Körper gezogen, wie man mit einer Heugabel durch nasse Wolle kämmt. Und die ganzen Venen und Sehnen werden mit der Seele mit rausgerissen. Er wird von jedem Engel verflucht, der sich zwischen Himmel und Erde befindet, sowie von jenen, die sich im Himmel befinden. Die Tore des Himmels werden verschlossen und die Bewohner aus jedem Himmel werden Allah darum bitten, der Seele nicht zu erlauben, in ihre Nähe zu kommen. Er wird sie nehmen und sofort in das Trauertuch tun. Es wird so stinken wie der fauligste Kadaver, der je auf der Erde bezeugt wurde. Sie werden die Seele emporheben und wann immer sie an einer Gruppe von Engeln vorbeikommen, sagen sie, wer ist diese böse Seele? Sie sagen, es ist der so und so, der Sohn des so und so. Und diese Engel werden dann die schlimmsten Namen benutzen, mit denen er einst in dieser Welt gerufen wurde. Sie gehen weiter, bis sie den ersten Himmel erreicht haben. Sie werden darum bitten, dass es geöffnet wird. Und es wird nicht geöffnet. Der erste Himmel wird nicht mal geöffnet. Dann rezitierte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, gewiss denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So vergelten wir den Übeltätern. Und das steht in Suratul A'raf in Vers 40. Das heißt, ein Kamel, wir wissen, geht niemals durch ein Nadelöhr. Und genauso wenig wird sich der erste Himmel sogar für diese Leute öffnen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, nehmt sein Buch in Sijjin auf, in der untersten Erde. Und wir haben gehört, was Sijjin ist. Es ist die siebte Erde, wo sich die Ungläubigen aufhalten. Dann wird Allah sagen, bringt ihn zurück zur Erde, denn dies war mein Versprechen. Ich habe sie daraus erschaffen, ich werde sie dahin zurückbringen. Und ich werde sie davon erneut auferstehen lassen. Also, wie kommt jetzt seine, wir haben gesehen, wie die Seele von dem Gläubigen in den Körper zurückkommt. Mit Sanftheit, langsam und alles. Und wie wird die Seele von dem Fajr oder Kafir zurückkommen? Sie wird heruntergeschmissen. In seinen Körper wird sie heruntergeschmissen. Dann rezitierte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, und wer Allah etwas zur Seite stellt, ist so, als fiele er vom Himmel und die Vögel erhaschten ihn oder der Wind verwehte ihn an einen fernen Ort. Das steht in Suratul Hajj, Vers 31. So wird seine Seele zu ihrem Körper zurückgebracht. Und dann, wenn er dann wieder in seinem Körper ist, hört auch dieser die Schritte von den Leuten, die von der Janaza sich entfernen. Wie sie ihn verlassen. Und dann werden auch bei ihm zwei finstere Engel zu ihm kommen, ihn zurechtweisen, ihn aufrecht hinsetzen. Und sie werden ihn fragen, wer ist dein Herr? Was wird er sagen? Wird er sagen, mein Herr ist Allah, nur weil er es hier auswendig gelernt hat, aber sein Lifestyle, sein Lebensweg hat was ganz anderes gemacht? Nein, diese Person wird sagen, hä, hä. Und das deutet in der arabischen Sprache darauf hin, auch auf Kopfschmerzen. Auf Schmerzen. Und er wird sagen, ich weiß nicht. Sie werden ihn fragen, welche ist deine Religion? Er wird wieder sagen, hä, hä, ich weiß nicht. Und sie werden ihn fragen, was sagst du über diesen Mann, der zu euch geschickt wurde? Er wird noch nicht einmal seinen Namen wissen, aber ihm wird dann gesagt, Muhammad. Und er wird sagen, hä, hä, ich weiß nicht. Ich hörte die Leute dies und jenes sagen. Ihm wird gesagt, du sollst es niemals wissen. Und das ist eine Dua von diesen Engeln. Dass er es auch niemals wissen soll, wer dieser Mann ist. Dann wird eine Stimme aus dem Himmel rufen, er hat gelogen. Also stattet sein Grab mit der Hölle aus. Und auch sein Grab wird ausgestattet mit Dingen von der Hölle aber jetzt. Und es wird ein Bett für ihn vorbereitet aus der Hölle. Und es öffnet sich für ihn ein Tor der Hölle, sodass er auch die Hölle sehen kann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, also wird einiges seiner Hitze und seines Giftes und seines Gestanks, das steht jetzt nicht hier, aber das gibt es auch in anderen Riwayat, seines Gestanks wird ihn erreichen. Und sein Grab wird zusammengedrückt, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bis seine Rippen zusammengequetscht sind. Bis seine Rippen zusammengequetscht sind. Und sie werden so zusammengequetscht sein, dass er nicht mal mehr wissen wird, welche Rippe von der rechten Seite und welche von der linken Seite ist. So stark werden die Sachen zusammengedrückt. Er wird nicht wissen, welche Rippe ist von rechts, welche ist von links. Dann wird zu ihm ein Mann mit hässlichem Gesicht, schlechter Kleidung und verfaultem Geruch kommen. Er wird sprechen, ich bringe dir schlechte Nachrichten. Er wird zu ihm sagen, ich bringe dir schlechte Nachrichten. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er, der Verstorbene, diese Seele wird sagen, und du, möge Allah dir schlimmere Nachrichten geben. Wer bist du? Dein Gesicht bringt schlechte Nachrichten. Er wird sagen, ich bin deine schlechte Taten. Ich schwöre bei Allah, ich habe dich immer nur gesehen, wie du dich widersetzt hast, Allah zu gehorchen. Und ich habe dich immer nur gesehen, wie du eifrig warst, ihm gegenüber ungehorsam zu sein. Möge Allah es dir mit Bösem vergelten. Dann wird jemand zu ihm, und man weiß nicht wer, ob das ein Engel ist oder ein Mensch oder ein Tier oder was auch immer. Es wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jemand wird zu ihm geschickt, der blind, taub und stumm ist. Er sieht nichts, er hört nichts, er kann nicht reden. Gar nichts. Man kann nichts mit ihm kommunizieren. Und in seiner Hand trägt diese Sache, wer halt geschickt wird, trägt einen Eisenstab. Wenn er damit einen Berg schlagen würde, würde es in Staub zerfallen. Stellt euch vor, ein Berg. Was kann alles ein Berg tragen? Alles Mögliche kannst du auf einem Berg tun, das wird niemals einbrechen, das wirst du nicht sehen. Und stell dir vor, diese Sache, was zu ihm geschickt wird, hat einen Eisenstab. Und wenn es einen Berg schlagen würde, würde der zu Staub zerfallen. Wisst ihr, was Staub ist? Staub, Jani. Ein Berg zu Staub. Er wird ihn, den Verstorbenen, so lange damit schlagen, bis er in Staub zerfällt. Dann wird Allah ihn wiederherstellen. Und er wird ihn wieder schlagen. Und er wird wieder geschlagen. Er wird einen Schrei von sich geben, den die gesamte Schöpfung, außer den Menschen und Dschinn, hören werden. Dann wird für ihn ein Tor zur Hölle geöffnet und sein Grab wird mit Dingen von der Hölle ausgestattet. Er wird sagen, oh mein Herr, möge die Stunde niemals eintreffen. Und dieser Hadith ist sahih und er ist einer, der die Azab al-Qabr, der die Strafen im Grab am besten beschreibt. Und wir kommen das nächste Mal zu den Sachen, für welche Sünden man im Grab noch bestraft wird und wie diese Sachen aussehen werden. Und einer könnte jetzt fragen, was ist mit demjenigen, der Mu'min war, der geglaubt hat, aber nicht danach gehandelt hat? Und es gibt Zwischenstufen für, bei den Bestrafungen und auch bei den Belohnungen. Und es gibt dann gibt's auch Leute, die bestraft werden für das, was sie gemacht haben und belohnt werden für das, was sie gemacht haben. Und ein Mu'min, der nicht salih war, wird nicht so bestraft wie ein Kafir. Aber er wird auch nicht so belohnt wie ein rechtschaffener Mu'min. Das heißt, die Stufen im Grab sind auch sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Und eine Sache, wie man sich vor der Bestrafung im Grab schützen kann, ist, dass man Suratul Mulk, und die hat 30 Verse, vor dem Schlafengehen jeden Tag rezitiert. Das ist eine Möglichkeit. Welche Sura ist das? Das ist Sura 67. Das sind anderthalb Seiten im Koran. Und bitte? Zweieinhalb. Barakallahu fik, zweieinhalb. Und man sollte diese Sache machen. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, du liest Suratul Mulk und Khalas, du machst, was du willst. Weil wir haben gesehen, es gibt sehr unterschiedlich, wie die Menschen behandelt werden. Und dies soll eine Erinnerung in erster Linie an mich sein und jeder für sich selbst auch, dass man die Sünden, worauf man jetzt ist, wirklich lassen soll und umsetzen soll, das, was man weiß. Weil es wird der Tag kommen, wo jeder von uns, der hier sitzt, sich wünschen wird, nochmal heute an diesem Tag zurückzukommen und anders zu handeln. Ja, die Zeitschneise geht jetzt so, und wenn du jetzt dementsprechend bereust, kann alles sich zum Guten wenden. Aber wenn du so bleibst, ja, dann bleibt alles so, wie Allah hat alles vorherbestimmt. Aber man kann diese Sachen natürlich selber auch dementsprechend beeinflussen, nicht im Sinne die Bestimmung beeinflussen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat alles vorherbestimmt, alles niedergeschrieben. Aber warum hat er es niedergeschrieben? Nicht um einen zu zwingen, eine schlechte Tat zu machen, sondern Allah wusste, dass er diese schlechte Tat machen wird und deswegen hat er es niedergeschrieben. Deswegen jeder von uns kann sich ändern und kann Taube machen, weil wir sind noch am Leben. Und wenn man eine aufrichtige Taube macht, weil das wird auch der Nähe entsprechend belohnt, auch wenn du jetzt vielleicht sterben wirst, aber wenn diese Taube aufrichtig ist und Allah weiß das, so wird er, inshallah, dir vergeben. Und ich denke nicht, dass es hierzu Fragen gibt. Subhanak Allahumma ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.